Oh, Halleluja, wie geht's euch? danke, Heiliger Geist. Oh, der Heilige Geist hat so eine Freude daran, uns leicht und frei zu machen. Er will echt, dass wir frei sind. Er liebt es, uns frei zu sehen. Er liebt es und er macht es in dieser Zeit, dass er seine herrliche, wunderschöne Braut so frei macht, dass es eine Lust für Jesus ist, uns zu heiraten. Ja, der Herr. Der Herr liebt eine fleckenlose, freie, fröhliche Braut. Ja, welcher Bräutigam liebt nicht eine fröhliche Braut? Halleluja, ist das nicht wunderbar? Das ist auch ein Geheimrezept für eine gute Ehe. Übrigens, viel Lachen, auch mit Witzen. Juni hat viele Witze. Viel, viel Humor haben. Und es ist die absolute Wahrheit. Da halten sich die Dämonen ganz ungerne auf. Die Strategie, wie der Feind das macht, er möchte uns immer negativ machen, uns auf Negative fokussieren, das Negative anschauen, dass wir das anschauen und immer weiter anschauen und immer noch tiefer anschauen, um das Negative ganz auszuloten. Und dabei werden wir immer unfreier und dabei werden die Dämonen immer mehr. Die bringen noch ihre ganze Familie mit. Und nicht, dass man die Sachen mal anschauen soll und das wollen wir jetzt auch machen. Ich habe die wunderbare Aufgabe. Oh, dass wir das uns nochmal anschauen, also diese Hinweise auf dämonische Belastungen in der Seele oder im Körper einer Person. Und das Wunderbare ist, ihr seid schon so gut gefüllt mit dem Heiligen Geist, da ist es ganz leicht auch anzunehmen und zu wissen, boah, das ist überhaupt kein Problem für den Herrn. Halleluja, es ist kein Problem. Es ist echt nicht das Problem und das, glaube ich, will er auch und wollte er machen und will er machen, dass dieses, ich habe vielleicht noch eine Belastung, oh Hilfe, da ist noch irgendwas, dass es so groß wird und immer größer und wir noch Angst dann haben und denken, oh, wie kann ich jetzt von diesem ganzen Wust frei werden? Aber Gott sagt einfach, vertrau mir einfach und sei voll mit dem Geist Gottes. Ich mache das in letzter Zeit immer so, dass ich morgens wirklich immer schon sage, oh, füll mich, Heiliger Geist. Oh, da, weißt du, da werden die Tage wirklich besser. Oder auch wenn mal unangenehme Sachen oder so sind. Aber du bist dann wie vorbereitet, weil du bist voll mit dem Heiligen Geist. Er macht's wirklich, weißt du, brauchst auch nicht 2 Stunden, bis er dich gefüllt hat. Er ist ja sowieso schon drin, ja. Also die Wahrheit ist ja, er lebt ja schon in dir. Das ist so wunderbar. Und wenn du dann sagst, boah, noch mal eine Schippe drauf, oh, durchspül mich und ich empfange dich für diesen heutigen Tag, dann ist es so wunderbar. Dann laufen die Sachen einfach ganz anders und leichter. Und ja, Halleluja. Und die Dämonen mögen das nicht. Eine Person ist, die richtig voll ist vom Heiligen Geist. Genau, wir hatten das bei der Konferenz. Katie Sousa hat uns ja gelehrt, auch dass Schlangen, wir sollen ja auf Schlangen und Skorpione treten. Und es gibt Schlangen, Dämonen, die Schlangen sind. Und die halten es nicht aus im Feuer. Wenn wir im Feuer sind, wenn wir voll mit dem Feuer Gottes sind, dann halten die Schlangen es nicht aus. Halleluja, also lasst uns voll sein mit dem Feuer Gottes. Oh, Halleluja, das Feuer Gottes ist da. Und es ist immer da, ob du das fühlst oder nicht, ob du dich immer feurig fühlst, morgens um 6. Aber das Feuer Gottes ist da, der Heilige Geist ist da, um dich wirklich voll zu machen. Halleluja. Also, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen reingehen in diese Sachen, von denen du weißt, wovon du in der letzten Stunde schon frei geworden bist, auch in vielerlei Hinsicht. Also, einmal haben wir Süchte. Ja, was ist eine Sucht? Eine Sucht ist eine körperliche, genau, wir haben jetzt auch als, genau, eine Abhängigkeit von bestimmten Substanzen. das ist die eine Sache, es sind Substanzen, aber nicht nur Substanzen. Georg hat es schon erwähnt, du kannst vom Handy abhängig werden, du kannst von den Menschen abhängig werden, du kannst von Dingen, von Handlungen abhängig werden. Genau, eine Sucht bedeutet, du wirst kontrolliert von irgendetwas, was nicht der Heilige Geist ist. Dagegen steht, du wirst kontrolliert vom Heiligen Geist, was aber keine üble Kontrolle ist, sondern was Freiheit bedeutet. Ja, Kontrolle vom Heiligen Geist bedeutet Freiheit. Kontrolle von irgendeiner anderen Sache, wo du nicht mehr willentlich was tun kannst dagegen. Das heißt, die hat dich in der Hand. Ja, eine Sucht heißt, das hat dich in der Hand. Du kannst nicht mehr frei entscheiden. Du musst es machen. Ja, du musst jetzt Nikotinsucht. Du brauchst deine Zigarette nach dem Essen, weil genau der Botenstoff Dopamin wird ausgeschüttet, gibt dir ein gutes Gefühl. Und damit hat die Werbung ja auch immer gelockt. Einfach, du ziehst eine Zigarette, boah, gibt ein gutes Gefühl, totale Entspannung. Dabei stimmt das natürlich gar nicht, ja, das Rauchen entspannt, sondern der Heilige Geist entspannt. Aber wenn wir das mal erkannt haben, dass das nicht stimmt, zum Beispiel, ich rauche eine und dann gibt es ein gutes Gefühl, wir können das ändern. Wir können sagen, nein, nicht rauchen gibt ein gutes Gefühl, sondern Halleluja, voll sein mit dem Heiligen Geist, den Herrn anbeten, Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Boah, das gibt mir echt das beste Gefühl. Halleluja. Da bin ich in seiner Nähe zu sein, abhängig von ihm zu sein. Das gibt mir das, was ich brauche. Oder Alkohol, ja, wir hatten es vorhin. Wir brauchen nicht voll mit Wein zu sein, weil wir sind voll mit dem Heiligen Geist. Sieh dich immer als eine Person, das ist ganz wichtig, auch wie wir uns ansehen. Sieh dich nicht als ein Opfer. Sieh dich nicht als ein Problemfall. Ganz wichtig. Du bist kein Problemfall. Das kannst du mal deinem Nachbarn sagen. Du bist kein Problemfall. Du bist kein Problemfall. Ganz wichtig, weil der Feind möchte das gerne immer machen. Keiner ist so belastet. Keiner hat so ein Problem. Du bist kein Problemfall. Wir sind auch nicht Opfer, sondern der Herr ist das Opfer. Und wenn du empfindest, boah, da und da bin ich Opfer, dann mach dich eins mit dem Opfer von Jesus. Er hat das Opfer gebracht. Halleluja. Und wenn wir uns eins machen mit seinem Opfer, dann verlassen wir selber Opferrolle. Oh, aber Gott hat nicht bestimmt, dass du ein Opfer bist. Das ganze Leben immer Opfer. Immer Opfer von dem. Du lässt diese Menschen los. Einfach die dich, natürlich, das gibt's absolut, Menschen, die dich schlecht behandelt haben oder missbraucht haben. Aber das heißt nicht, dass du ein Leben in Unfreiheit und im Opfer bringst, sondern ich will jetzt nicht sagen, du bist zum Täter, Täter des Wortes. Aber du bist nicht mehr einverstanden damit. Ich bin nicht ein Opfer. Halleluja. Weil Jesus hat das Opfer gemacht. Ich bin auch nicht, ich brauche, das ist so wunderbar, wenn wir da hinkommen, ich brauche diese Sachen, ich brauche jetzt keine Zigarette mehr, ich brauche kein Alkohol, um gut drauf zu kommen und um dieses gute Gefühl zu bekommen oder Drogen oder Schmerzmittel oder Kaffee. Oh, da wird's nämlich interessant, ne? Was ist denn mit Kaffee? Oder Süßigkeiten? Deshalb lade ich dich ein, wenn du noch nicht dabei bist, mach mit beim Daniel-Fasten noch die letzte Woche. Da wirst du nämlich frei oder merkst du, es geht, ich kann leben ohne. Es geht, ich kann mal 3 Wochen ohne Kaffee leben. Es ist möglich, ein Leben ohne Kaffee. Ohne Süßigkeiten. Weißt du, es ist gut. Das gibt dir auch wieder Autorität, dass du weißt, ich herrsche. Ich herrsche auch über Essen. Ich herrsche über Essen. Nicht das Essen hat mich. Ich brauche das und das. Ich brauche diese und diese Stoffe oder ich brauche immer Schokolade. Oder ich brauche, ja, genau. Alles Mögliche an Substanzen, die ich mir einverleibe, sondern ich brauche den Herrn. Und er ist da und er gibt mir alles, was ich brauche. Deshalb Fresssucht, Magersucht, Halleluja. Aber wenn du darin gebunden bist in irgendeiner Weise, dann Gott möchte dich freisetzen. Halleluja. Gott ist in der Freisetzung drin. Das ist sein Metier. Er ist frei. Und wenn du ihn anschaust, wenn wir ihn anschauen, der vollkommen freie ist, werden auch wir immer freier. Schau echt viel den Herrn an, der vollkommen frei ist. Schau ihn dir an. Geh in die Evangelien auch, schau ihn an, wie er frei war. Wie er frei war, wie auch von Menschenfurcht frei war. Absolut frei. Absolut frei. Und wir sind wie er. Wir sind wie Jesus. Halleluja. Und ich glaube auch, ja, was ich gerade hatte mit Menschenfurcht, rüstet sich wirklich jetzt ein Volk zu, das frei ist von Menschenfurcht. Und das wirklich zu gelegenen oder ungelegenen Zeit das Evangelium verkündet. Halleluja, wirklich auch verkündet. Viele sagen, oh, ich muss dann gar nichts mehr sagen, ich gehe nur an den Menschen vorbei und dann sind sie schon bekehrt. das kann im Ausnahmefall mal passieren. Also sie können auf jeden Fall von Gott getoucht werden, aber das Evangelium brauchen sie immer noch. Und der Feind hat so lange versucht, unseren Mund zuzumachen und auch in diesem Land oder auch Schweiz, Österreich und uns mundtot zu machen. Aber ich sage dir, eine Armee steht auf in dieser Zeit, die sich nicht mehr den Mund verbieten lassen. Halleluja. Wir haben Autorität. Zum Beispiel, gerade wenn du einer Person gerade das Evangelium erzählen möchtest, oft kommen dann wirklich Mächte der Finsternis und sagen dir, also jetzt gar nicht. Also jetzt auf keinen Fall. Oh, du wirst dir total verscherzen. Die Person wird total gegen dich gehen, wirst völlig abgelehnt werden. Also vielleicht irgendwann später, aber nicht jetzt. Und da wisse, das ist nicht der Herr. Das ist nicht der Herr, der dir das sagt, sondern das ist wirklich der Feind. Weil das Wort muss raus. Wir haben die beste Nachricht, die es gibt. Halleluja. Genau, was gibt's weiter? Spielsucht. Abhängigkeiten von bestimmten Hobbys, Sport. Also wenn du jeden Tag 3 Stunden Sport machen musst, würde ich sagen, da ist eine gewisse Abhängigkeit. Wenn du gar keinen Sport machst, ermutige dich, mach ein bisschen was. Sofa sitzen kann auch eine Sucht sein, vielleicht. Aber wenn du es brauchst, ist es immer, eine Sucht ist immer, du brauchst, ich kann nicht ohne das Leben. Wenn ich nicht, weiß ich, meine 3 Stunden Sport mache pro Tag, boah, dann werde ich am Ende dick oder was auch immer passiert. Wenn du merkst, ich kann nicht ohne das Leben, dann merkst du, da bin ich abhängig. Oder Filme, du musst dauernd Filme schauen, ein Film nach dem anderen. Also denke ich gerade, junge Generation auch. Ist da eher, ja, aber vielleicht auch weitere, ne? Also ständig Krimis, Liebesfilme, wir hatten es ja schon mal heute. Wenn es ständig ist, ich sage nicht, dass du nicht mal was sehen kannst, ganz klar. Aber wenn du es dauernd brauchst, ja, um irgendwie runterzukommen oder so, dann sagt Gott dir, ja, boah, ich habe was Besseres für dich. Halleluja, ich will dich frei machen. Ich will dich echt frei machen, dass du es nicht brauchst, weil jedes Mal, wenn wir, unser Geist merkt es ja, wenn wir abhängig von was sind und es nimmt uns die Autorität dann gegen den Feind. Wenn wir dann gegen den Feind gehen, dann nimmt es uns die Autorität, weil wir sind da noch gebunden. Aber Halleluja, der Herr befreit. Der Herr befreit. Es ist kein Problem für den Herrn. Das musst du immer sagen. Es ist kein Problem, frei zu werden. Gott möchte das, ja. Genau. Was macht Sucht zur Sünde? Durch unsere Handlung drücken wir aus, dass Gott nicht in der Lage ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Oh, Schaka, Baba, Baba. Wir wollen den Herrn nicht traurig machen. Er kann jedes Bedürfnis erfüllen und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Weil es mit allem, wo du irgendeinen Mangel spürst, sag doch, Herr, ich bete, dass du jetzt in diesen Mangel reinkommst. Einfach komm rein, alles. Ja, auch sexuell, was auch immer. Du hast keinen Mann oder hast keine Frau. Sag, Herr, erfüll diesen Mangel. Der Herr kennt uns, der hat uns gemacht. Er kommt in alles rein, wenn wir es im Glauben einfach nehmen und sagen, Herr, hier bin ich. eine gute Bibelstelle ist, außer Johannes 14, 27, genau, ist auch noch Psalm 23, 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja, sprich das aus über dein Leben. Oder immer wieder, wenn sich irgendein Mangel auftun will oder eine Sorge oder so, dann ist so wichtig, das Wort Gottes ist voller Kraft. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und wie kriegen wir das Wort Gottes in uns, indem wir wirklich über dem Wort meditieren? Das kannst du gut machen. Wir haben es jetzt am Donnerstag vom Tim auch gehört. Das ist echt super. Vorm Einschlafen einfach nimm dir echt einen Bibelvers, der gerade wichtig ist für dich und meditiere über diesen Bibelvers. Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Philipper 4,19. Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, Neues Leben Übersetzung, den wir in Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott ist kein geiziger Gott. Vielleicht hast du Eltern gehabt, die nicht sehr großzügig waren. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, der nicht sehr großzügig war. Aber Gott ist großzügig. Oh, Halleluja, er ist großzügig. Er will dich mit allem versorgen, was du brauchst. Das ist so wichtig. Genau. Oder Psalm 145, 19. Er erfüllt die Wünsche derer, die ihn achten. Er hört ihre Hilfeschreie und rettet sie. Der Herr hört, wenn wir zu ihm rufen. Der Herr hört, weiß, welche Bedürfnisse wir haben, was wir brauchen, sodass wir nicht andere Stoffe, Dinge, Sachen brauchen, um diesen Mangel einfach auszugleichen. Halleluja. Was gibt es noch an Dingen, die uns die Freiheit rauben wollen? Zwänge. Oh, Zwänge. Schon vorhin angesprochen. Kontrollzwang. Zwänge, eine Angst, eine Zwangsstörung, eine Angsterkrankung, dass wir in zwanghaftes Denken kommen. Ne? Astrid hat es auch schon, dauernd drehen sich deine Gedanken darum. Das ist immer ein Geist. Also wenn du, das kannst du immer wissen, wenn du nicht mehr rauskommst aus so einer Gedankenspirale, dann ist es immer ein Geist. Und wir haben Autorität über Geister und wir müssen ihnen sagen, raus aus mir. Nicht noch 3 Wochen warten, bis die noch immer mehr sagen, sondern du merkst es, boah, ich bin gefangen, dauernd denke ich an diese Sache oder diese Sorge die ganze Zeit raus im Namen Jesus. Von Spiegel, genau, anschauen. Und einfach im Namen Jesus, sie müssen dem Namen Jesus gehorchen. Und sie gehorchen dem Namen Jesus. Sie gehorchen dem Namen Jesus. Also wenn du Sachen kontrollieren musst, Menschen kontrollieren musst, die ganze Zeit oder dauernd nachschauen muss, boah, ist wirklich der Herd aus? Ist das Bügeleisen noch an? Muss jede Versammlung verlassen, weil du plötzlich denkst, zu Hause ist noch was auch immer an. Dann schickt es raus. Nein, ich lasse mich nicht mehr kontrollieren vom Feind, der mich auch gerade dann aus Sachen raus oder beschäftigen möchte mit Sachen, ja, während gerade was Starkes gepredigt wird. Und du bist die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt, was ein Zwang ist. Wie gesagt, wenn sich Sachen immer im Kreis drehen, dann ist da ein Zwang. Oder Wasch- und Putzzwang. Ich habe schon manchmal gesagt, ich hätte gerne mehr davon, aber nein, in Jesu Namen, dann sage ich immer, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Im Namen Jesus, kein Zwang. Nein, ich putze schon. Kein Problem. Jetzt denken alle, genau, jetzt gleich die Gedanken. Ne? Wie sieht es denn bei denen aus? Aber wenn du dauernd nachputzen musst, ja, du hast es sauber gemacht, aber du musst immer wieder hin und immer nochmal und es ist nie sauber, musst dauernd, also bist getrieben davon und deine ganze Zeit, die du eigentlich mit dem Herrn verbringen wolltest, verbringst du mit Putzen, dann ist es ungesund. In Jesu Namen möchte Freiheit. Freiheit, Halleluja, Freiheit. Der Herr, es gibt ein normales Maß, du kannst auch sagen, Herr, was ist ein normales Maß? Ne, was ist das normale Maß? Ist natürlich auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn du merkst es, du weißt es, dein Geist weiß es. Wenn das einfach ein zu viel ist und dir echt Zeit raubt, die du eigentlich besser verwenden könntest. Ne? Oder dauernd die Hände waschen, Angst vor Bakterien, werde ich krank, wenn ich die fünfmal alles wische oder so, Angst vor Krankheit und so. Ne? Zwanghaftes Lügen oder Notlügen oder mitgehen lassen. Bitte nicht hier, sonst kriegen wir Ärger. Kommt raus, aber jetzt kommt Befreiung, bevor wir diese Räume hier verlassen. Und Wiedergutmachung. Viermal, ne? Viermal. Ja, genau. Also wenn du, Georg hat es schon angesprochen, wenn du auch im alten Leben Sachen hast mitgehen lassen, ja, dann guck, schick's zurück oder, genau, erstatte es. Silberbesteck deiner Schwiegermutter. Nein. Genau, du musst dauernd lügen oder irgendwelche Geschichten erfinden. Gott setzt dich frei davon. Gott setzt dich frei. Du musst niemand sein. Du musst keine Notlügen anbringen, um besser dazustehen oder irgendwas zu bewirken. Gott will deine Freiheit. Sag mal, Gott will meine Freiheit. Halleluja. Dann zwanghafte Selbstmordgedanken. Ja, Rebellion gegen Gott, der im tiefsten ist natürlich oft eine totale Verzweiflung dahinter, oft durch Traumata auch ausgelöst oder so, die du vielleicht erlebt hast. Aber Gott möchte dich frei machen. Das ist nicht normal, Selbstmordgedanken zu haben. Es ist nicht normal. Ja, auch lass dir nicht einreden vom Feind. Das normal hat doch jeder oder so. Das hat nicht jeder. Und Gott will, dass du frei bist. Also wenn du irgendwie geknechtet bist, dann raus damit, raus damit. Damit. Hat nichts mit dir zu tun. Oder auch Mordgedanken in Jesu Namen. Halleluja. Hat auch nichts mit dir zu tun. Ist auch nicht normal, wenn du jemanden umbringen möchtest, sondern wir lieben. Halleluja. Auch keine Politiker wollen wir umbringen. Nicht mal irgendwelche Diktatoren. Mal es dir nicht aus. Sondern, ja, wir nehmen schon unsere Autorität, weil wir beten, aber wir lieben. Und das ist echt die Waffe dagegen. Halleluja. Wenn der mir den Hals umdrehen würde, gibt ja diese Redensart, dem könnte ich den Hals umdrehen. Dann sagst du, ich glaube, der braucht total meine Liebe. Amen. Weißt du, wir gehen immer in das Gegenteil, ja. Das Reich Gottes ist das Gegenteil vom Reich der Finsternis. Wir lieben, statt jemandem den Hals umzudrehen. Und der kriegt ganz besonders unsere Gebete ab und unsere Liebe ab. Für den Hals. Also für den Hals. Bevor er umgedreht wurde. Oder Gewalttätigkeit, Zornausbrüche. Oh, Zornausbrüche. Ist auch nicht normal. Das ist nicht, oh ja, ich bin eher so der zornige Typ. Manche sagen noch, es ist heiliger Zorn. Hat mir auch mal jemanden, die war mir heilig zornig. Aber es war nicht so heilig. Und da gibt's Befreiung. Halleluja. Weil du kannst dir schon, du ärgerst, und es ging mir selber schon so, du ärgerst dich absolut über einen Autofahrer vor dir, der zu lahm fährt. Und schon. Vielleicht ärgerst du dich über einen, der zu schnell fährt. Aber du kannst dir solche, zack, die versuchen es halt, ja. Sie versuchen, reinzukommen. Und du merkst es daran, dass du dich schneller ärgerst, immer schneller ärgerst, immer schneller hochgehst. Daran merkst du, oh, da hat mich was. Nicht ich hab das, ich kann es gar nicht mehr kontrollieren, sondern wupp, bin ich oben. Und dann muss da was raus. Ab damit. Egal wie es reingekommen ist, dann bitten wir um Vergebung. Herr, vergib mir, wo ich echt Wut, Ärger, Zorn zugelassen habe, gegen, egal ob es berechtigt war oder nicht, ja. Weil dann kommt man immer, oh ja, es war ja total recht, indem ich das geärgert habe. Nee, das muss raus dann wieder. Ja, das, es tut mir leid, wo ich das eingelassen habe, Ärger, Zorn. Und dann geht's raus. Und ich sage, es geht raus. Und du hast Frieden. Und du musst nicht mehr in Wut ausbrechen. Oh, das ist so gut. Halleluja. Du sagst, ja, Jesus hat sich auch geärgert. Ja, über die religiösen Geister. Das stimmt. Und trotzdem war er nicht von Wutgeistern in irgendeiner Weise besetzt oder so. Ne? Genau. Dann haben wir hier Schlafzwang. Besonders, wenn die Salbung kommt. Hast du schon mal gesehen? Die Salbung kommt, Gottesdienst. Dann siehst du welche, die weg. Weg. Abknicken. Hals knickt ab. Sie sind weg. Das ist ein Geist. Das ist auch nicht normal, dass wenn du in eine geisterfüllte Atmosphäre kommst, dass du dann plötzlich mit Schlafen anfängst. Raus damit. Raus damit. Du merkst, oh, ich nick immer ein oder so. Oder jetzt auch heute vielleicht. Oder wer, wo auch immer. Weil der Feind nicht möchte, dass du es hörst. Da sag ab damit. Ich nehme alles auf. Jetzt bin ich hierher gekommen. Oder auch wenn du sonntags kommst oder donnerstags, wann auch immer. Jetzt bin ich hierher gekommen und ich nehme alles auf. Und der Feind würde mir das nicht rauben. Und raus mit diesem Schlafzwang. Genau. Ja. Oder zwanghafte Unfähigkeit, in der Bibel zu lesen. Es wird dir unendlich schwer, in der Bibel zu lesen. Oder schläfst auch da immer ein. Ja, liest einen Satz, schon bist weg. Das ist auch nicht normal. Ja, du liest auch andere Sachen und schläfst nicht ein. Aber plötzlich beim Wort Gottes, plötzlich bist du weg. Und ich sage nicht, wenn du den ganzen Tag hart gearbeitet hast, es ist 23.30 Uhr, das ist was anderes. Ja. Aber normalerweise, Halleluja, das Wort ist Geist und Leben. Das macht uns fit. Ja. Das ist die Wahrheit über das Wort Gottes. Es macht uns frisch. Also kann man sagen, raus damit, jeder Schlafgeist, jedes Ding, oh, ich werde immer müde. Also rechtfertige das nicht. Ne? Es ist ganz wichtig, dass wir diese Sachen nicht rechtfertigen, sondern sagen, okay, da habe ich echt ein Problem. Und es ist auch keine Schande. Ganz wichtig, es ist keine Schande. So, oh, Scham, oh, Hilfe, das habe ich noch, bin schon 30 Jahre Christ oder so. Ja, Halleluja, denn ist heute dein Tag der Befreiung. Heute ist dein, sag mal deinem Nachbarn, heute ist dein Tag der Befreiung. Yes. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Du passt, du bist passend gemacht. Er macht dich einfach nochmal ein bisschen freier. Oder Lästergedanken gegen Gott. Oder zwanghafte Aggression. Gerade, sag mal, in der letzten Stunde, der Heilige Geist manifestiert sich, in dir steigt was auf. Boah, das ist ja wohl nicht der Heilige Geist. Boah, hier muss ich raus. Genau, das muss raus. Das muss raus, wenn die Salbung kommt oder stärker wird, der Heilige Geist kommt und du gehst hoch. Das kann nicht mehr Gott sein. Oder kriegst auch Aggression gegen den Prediger. Genau, wir hatten das ja auch. Achso, du musst mir für alles hier halten. Wenn man mal was aus dem Nähkästchen plaudert. Ne? Ist ja lange her. Carford, oh ja. Ja, aber dann weißt du, wenn dir das wieder passiert irgendwie oder das kommen solche Gedanken an dich ran. Das Gute ist ja, es sind nicht wir, sondern es sind Teufel, die an uns rankommen, die uns abschneiden wollen von der Salbung, die uns von einem gesetzten Leiter abschneiden wollen, indem sie sagen, wie blöd er ist oder was auch immer. Ja, der Teufel mag uns nicht, aber das ist wichtig, wenn wir das erkennen, können wir gleich sagen, ab, mit dir habe ich nichts zu tun, das bin nicht ich. Ja, ganz wichtig, das sind nicht wir. Das sind nicht wir, sondern ist der Feind, der von außen rankommt und uns ja abschneiden möchte, immer von der Salbung, uns ärgern möchte. Also damit haben wir nichts zu tun. Sag mal, damit habe ich nichts zu tun. Halleluja. Halli, jetzt kommen wir zu Ängsten und Phobien. Also, übersteigertes Gefühl von Furcht oder Ängstlichkeit. Genau, Angst vor Ablehnung, wir hatten es vorhin. Ich glaube, dass Gott echt was in dieser Zeit macht, dass wir echt, und dass es uns egal ist, was die Menschen von uns denken. Das heißt nicht, dass wir uns dumm verhalten oder unexzellent oder so, aber ja, wir haben einen Auftrag, wir haben die beste Nachricht zu verkünden und das tun wir einfach. Also wenn du merkst, boah, ich habe echt Angst vor Ablehnung, dann geht es heute. Halleluja, geht es komplett. Oder vor Krankheit. Fürchtest dich vor Krankheit, vor Tod, vor dem Altern, vor Tieren, Spinnen, Mäusen, Haifischen, Krokodilen. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich auch ganz frei bin. Ja, hilf mir. Genau, Spinnen, ich sauge sie weg, muss ich auch gestehen. Die großen jedenfalls. Kann sie noch nicht auf meine Hand nehmen. Wer kann das? Spinnen in die Hand nehmen. Oh, gut. Super, ihr betet dann für alle, die das nicht können. Angst vor Dunkelheit. Traust dich nicht in den Keller oder hast du immer Angst, wenn du im Dunkeln bist irgendwo oder denkst, oh ja, einer überfällt dich oder so. Das ist auch nicht normal. Einfach, ja. Ich sage nicht, man muss nicht dumm sein jetzt, als Frau auch überall rumzulaufen abends. Aber wenn du irgendwo rumlaufen musst, dann kannst du sicher sein, der Herr ist bei dir. Man kann auch in Sprachen beten, das ist auch immer eine gute Sache bei Dunkelheit. Einfach, aber wichtig, wir haben keine Angst vor Dunkelheit. Wir sind das Licht. Und wir fürchten uns nicht vor Dunkelheit. Oder vor Fremden. Wir fürchten uns nicht vor Fremden, auch ganz wichtig. Nicht vor fremden Menschen, nicht vor fremden Ländern. Oder vor dem Teufel. Oder vor Gott. Wir fürchten uns nicht. Wir fürchten uns nicht. Die Angst kommt heute raus. All diesen Sachen. Ist gut, also wenn du auch mitschreibst, wo du merkst, boah, das trifft dich, da ist noch was, ist es gut, dann schreib das auf, damit wir nachher für dich beten können auch und du frei wirst. Genau, also, genau. Oder du hast doch Flugangst, traust dich nicht, in einen Flieger zu steigen. Das ist auch nicht normal. Flieger sind absolut sicher heute und du bist sowieso in der Hand des Herrn. Wir machen das immer so, wir sagen immer, so, wir fliegen jetzt zum Beispiel, wir fliegen jetzt nach Hamburg. Und da wissen wir fliegen auf dem Wort, das wir ausgesprochen haben. Und es wird nicht sein. So kannst du auch Auto, wenn du Auto fährst, sagst du, ich fahre jetzt nach Bad Boll. Und dann weißt du, es wird nichts passieren. Ich fahre jetzt dahin, ich fliege jetzt dahin, ich fliege, was weiß ich, nach Mauritius. Es wird nichts passieren. Auf dem Wort. Und die Engel gehen auf dem Wort. Ja, Halleluja, die geistliche Welt bestätigt das. Also keine Flugangst oder Höhenangst mehr, dass du dich nicht traust, auf einen hohen Turm oder so zu gehen oder dann runter zu gucken. ja, Halleluja, da gibt es Freiheit, Freiheit, Freiheit. Oder Platzangst, Verfolgungsangst, denkst immer, jemand ist hinter dir her. Irgendwelche Geheimdienste, habe ich auch schon gehört, wären hinter dir her. Ja, genau. Gott will dich freisetzen, auf jeden Fall. Es sei denn, du arbeitest bei der Mafia oder so, okay, dann, dann kann es sein, dass einige hinter dir her sind. Oder selbst Spion oder so. Angst vor traumatischen Erlebnissen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Genau, davon will auch Gott, glaube ich, einige befreien. Ständig immer so eine unterschwellige Angst. Oh, hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich wird das jetzt auch ein gutes Jahr. Hoffentlich passieren nicht irgendwelche schlimmen Sachen jetzt 2025 irgendwie. Genau, da will er uns wirklich frei machen. Angst vor der Zukunft. Wir haben keine Angst vor der Zukunft. Wir haben die beste Zukunft. Wir haben die beste Zukunft mit Gott. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Halleluja, für den Leib Christi. Ich sage es dir, für uns kommt das Beste. Wir werden die große Ernte sehen. Halleluja. Halleluja. Amen. Die ist schon, ne, das Flugzeug ist startklar, Halleluja, nach dem Wochenende, also sowieso jetzt, ne, Reinigung passiert. Und ja, genau, wichtig, zieh dir nicht 1000 Videos über die Endzeit rein, bitte mach es nicht. Einfach alles, wo du merkst, boah, das triggert Angst. Einfach schalt es ab, tu es weg, weil das ist nicht Gott. Ja, also selbst wenn heiße Zeiten kommen, auf diese Erde zukommen, ja, aber wichtig ist, wir gehen nicht in Angst und Lähmung, weil der Feind möchte uns lähmen, der Feind möchte uns Angst machen, boah, weißt du, was alles kommt, dann kommt noch Putin hierher und was auch immer, was machen wir denn dann und so. Und schon hat er dich gefangen und du bist gelähmt und hast Angst, Hilfe, noch jetzt noch schnell meinen Bunker bauen und noch ein paar Vorräte und dann geht's los. Kannst du ruhig ein paar Vorräte, kannst du schon machen, ja. Sag doch, glaube ich, insgesamt Bundesregierung 72 Tage, 10 Tage sollte man Vorräte haben. Das kannst du machen. Aber wichtig ist, das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist nicht, es wird immer schlimmer und Hilfe und rette sich, wer kann. Sondern unser Fokus ist, Halleluja, die besten Zeiten für den Leib Christi, für uns sind direkt vor uns. Sie sind direkt da, ja, wir sind schon eingetreten. Halleluja. Und wir weichen nicht zurück, sondern Halleluja, wir werden geschützt sein. Und wenn wir Märtyrer werden sollen, ja, wenn das ist ja auch manchmal nur so Angst, Hilfe, am Ende muss ich sterben für den Herrn. Also ich muss zugeben, ich bete noch, dass es ein schneller Tod ist, wenn, keine furchtbare Folterung oder so, das kann man ja auch den Herrn, darum kann man ja auch den Herrn bitten. Aber insgesamt, unser Leben ist in Gottes Hand. Halleluja, das ist so gut. Also dann gehen schon ganz viele Ängste. Das ist so wichtig, ne? Halleluja, also wir machen uns keine Angst. Ja, Angst und Sorge gehören zu den Grundursachen vieler Herzinfarkte oder Wut und Zorn können auch ursächlich sein für Aneurysmen, Schlaganfälle, Krampfadern. Das kann sein, ganz wichtig, jetzt nicht umhergehen. Du weißt von irgendjemand, der hat Krampfadern oder so. Darf ich dir noch einen Wut- und Zorngeist austreiben? Das kann sein. Wichtig, wir hören diese Sachen für uns, ja, für uns hören wir sie. Nicht für deinen Nachbarn. Hörst du das? Ja, gut, dass der das mal neben mir hört, ne? Wollte ich schon immer sagen, endlich wird's mal von vorne gesagt. Nee, du bist hier. Du bist hier, um dich geht es. Halleluja. Und wichtig, ganz wichtig, auch bei Krankheiten, dass wir wirklich nicht oft mit dem Finger zeigen, weil du weißt ja immer, wenn ein Finger dahin zeigt, zeigen drei zurück. Und das ist ganz wichtig, auch nicht immer kommt das daher, weil das so ist, kriegst du das. Ganz wichtig, diese Beurteilerei und dieses Richten muss raus, weil es hat sogar Krankheiten zur Folge, wenn wir das machen. Weil, ne, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wir richten nicht. Ganz wichtig, wir lieben einander. Das ist so wichtig. Das kommt ja auch in den Leib Christi, glaube ich, immer mehr. Wir lieben einander. Wir gucken nicht, was ist beim anderen falsch. Sondern wenn der Herr uns was aufzeigt, ja, dann gehen wir darauf ein. Aber wir glauben aneinander. Natürlich, wenn du eine gute Beziehung zu jemandem hast, kannst du natürlich auch mal was sagen in Liebe. Aber das ist nicht unser Hauptfokus, sondern wir glauben aneinander. Wir glauben, dass das Beste im anderen zum Vorschein kommt, was Gott reingelegt hat. Und das ist sowas, oh, das ist so mächtig, Halleluja. Es ist so stark, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das kommt hervor. Sag mal, das kommt hervor. Es kommt hervor in dieser Zeit. Halleluja. Halleluja. Habt ihr noch ein bisschen Sitzfleisch? Halleluja. Emotionale und körperliche Belastungen. Sollst du auch frei werden davon. Unruhiger oder übermäßiger Schlaf. Also wenn du dauernd aufwachst, ja, dann heißt es, da ist eine Belastung auf deiner Seele, Unfrieden irgendwo, irgendwas, was dir tiefen Unfrieden macht und Gott möchte dich davon befreien. Oder übermäßiger Schlaf, es kann wie so eine Flucht sein in Schlaf. Also wenn du mehr als 9 Stunden, würde ich sagen, wirklich schläfst, ich sage nicht einmal am Wochenende schläfst du Samstag mal total aus, ja. Aber wenn das ständig ist, dann brauchst du auch Freisetzung. Einfach, das brauchen wir nicht, sondern ist sogar eher schädlich, wenn man zu viel auch schläft, ne? Genau, sind wir fliehen nicht in Schlaf. Oder Gefühle von Wertlosigkeit. Ja? Im Grunde, boah, was bin ich wert? Also hier mit dem Verstand weißt du, ja, irgendwie Gott findet mich schon wertvoll, stimmt, er ist ja ans Kreuz gegangen. Aber das ist sowas irgendwie in dir drin, wo du denkst, habe ich echt einen Wert für diese Welt? Und ich sage, das ist eine Lüge. Das ist eine absolute Riesenlüge. Und Gott möchte dich auch freisetzen von jedem Gedanken, dass du nicht wertvoll bist. Weil er ist wirklich, er wäre für dich alleine gestorben. Weil du so wertvoll bist. Auch nicht durch das, was du tust, sondern durch das, wer du bist. Was Gott aus dir gemacht hat. Wer du bist für ihn. Und das ist so wichtig. Halleluja. Oder selbst, was bis zum Selbsthass gehen kann, ja. Oder fühlt sich immer schuldig, für alles fühlst dich schuldig, irgendwas läuft schief, boah, stimmt, ich habe nicht genug gebetet oder habe nicht das genug gemacht oder hätte ich das mal gemacht. Wie gesagt, der Heilige Geist kann schon mal was aufzeigen, ja, das ist schon klar. Aber wo es übermäßig ist und immer so ist, ja, du nimmst alles auf dich, ja, oder zu große, fühlt sich für alles immer verantwortlich, ja, wo du gar nicht verantwortlich bist. Einfach will dich Gott freisetzen, weil das gibt ungute Belastung oder Antriebslosigkeit, Rückzug von normalen Aktivitäten, gehst immer mehr zurück. Oh, ich brauche immer mehr Zeit für mich, soziale Isolation, nee, an die Gemeinde kann ich jetzt auch nicht mehr so oft kommen, nee, ich habe nur noch Zeit, der Herr und ich. Und das ist nicht Gott, das ist nicht Gott, sondern es gibt ein ausgewogenes Maß. Ja, wir brauchen alle die Zeit mit dem Herrn, auf jeden Fall. Aber wir isolieren uns nicht und wir isolieren uns nicht vom Leib. Wir brauchen einander. Und du merkst es ja, wir werden so aufgebaut. Was ist der Segen von Gottesdiensten, von Gemeinschaft, die wir haben? Der ist unbeschreiblich, was für ein Segen das ist. Halleluja. Also, wo du merkst, boah, ich bin irgendwie ich habe mich irgendwie so zurückgezogen und ich merke, das ist irgendwie, jetzt spürst du durch den Heiligen Geist, es ist irgendwie zu viel geworden. Da möchte Gott dich freisetzen, dass du wieder fähig bist und gerne in Gemeinschaft bist. Wie die Freude an Gemeinschaft oder Energiemangel, Erschöpfung, genau, diese Sachen will Gott dich freisetzen. Auch natürlich von Krankheiten wie Allergien, Asthma, Migräne, Krebs, Ekzem, Parkinson. Genau, da will Gott dich komplett freisehen. Er will mich freisehen. Sag mal, er will mich freisehen. Und ich bin für die Freiheit bestimmt. Halleluja, ich bin für die Freiheit bestimmt. Und ich akzeptiere nichts weniger außer vollkommener Freiheit. Halleluja, Halleluja. Und als letztes noch wollen wir zu lang eingefahrenen Haltungen, Verhaltensmustern kommen, die man schon für einen Teil der Persönlichkeit hält. Du denkst schon, das bist du. Genau, das erste ist Stolz. Genau, schwer zu erkennen, weil du weißt es ja immer schon und weißt es auch immer am besten und genau, hast alles immer schon durchschaut, besser als alle anderen und ja, musst immer mit dem doch auch prahlen, was du so geschafft hast, was so passiert ist alles durch dich. Und wir hatten es auch vorhin schon mal, ne? Genau. Unfähig, hast ganz große Schwierigkeiten, nicht unterzuordnen, einfach anzunehmen, dass jemand dir gesetzt sein könnte oder so. Genau, das wollen wir nicht. Halleluja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oder Bitterkeit. Oh, Bitterkeit, Unvergebenheit, Misstrauen, Kritiksucht. Halleluja, Gott will uns frei davon. Wir sind nicht bestimmt ein Leben in Bitterkeit, weil uns mal der vor 25 Jahren echt übel mitgespielt hat. Das haben wir alle erlebt. Aber Halleluja, wir können vergeben. Wir haben den Herrn, der Herrn in uns wohnen. Und wir sind nicht bestimmt ein Leben in Bitterkeit, in Unfreiheit zu leben, sondern in Freiheit, in Freude. Halleluja. Das ist auch das Gute von Freude. Da kann Bitterkeit, hält sich nicht lange. Da ist es ganz schnell weg. Halleluja. Oder auch Unvergebenheit. Wenn doch was ist, vergib. Ich weiß, manchmal musst du 100-mal vergeben, weil es tief gegangen ist. Aber dann mach es einfach. Bleib dran. Bleib dran und segne die Person. Wirklich wünsch ihr das Gute. Unbedingt, weil Markus 11, 24 oder 25 sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird auch mein himmlischer Vater euch eure Sünden nicht vergeben. Also das finde ich immer, gibt immer so Furcht des Herrn. Genau, ist sehr gut. dass uns bewusst wird, boah, Vater, was hast du mir alles vergeben? Und dann, Halleluja, danke Herr, dann kann ich auch großherzig und großmütig anderen vergeben, weil ich weiß, der Vater hat mir vergeben. Aber ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar, der Vater? Halleluja. Er macht uns frei von Passivität, nicht den Hintern hochkriegen, immer, genau, ja, auf dem Sofa nur sitzen. Nicht nur in der Salbung des Heiligen Geistes, sondern, ja, genau, einfach. Ja, kannst dich beten. Das sind auch Geister, die dich am Beten hindern wollen. Du willst beten und dann plötzlich totale Müdigkeit. Oh, ich bin so müde, jetzt noch beten. Eigentlich habe ich meine Gebetsstunde von 24 Stunden Gebet. Aber jetzt noch beten? Das sind Geister. Wenn du mal guckst, dann gerade wenn du beten möchtest oder willst mit deinem Ehepartner zusammen beten, vorher noch ein Streit oder so oder irgendwas kommt noch dazwischen, einfach, das ist nicht normal, ja, das ist übernatürlich, aber wenn man schon erkennt, ja, oder von einer wichtigen Sache irgendwie will der Feind noch irgendwas reinhauen, einfach sag raus damit, ne? Genau, Minderwertigkeit, Rebellion hatten wir auch schon. Härte, Gefühllosigkeit, du kannst, richtest über Leute, ah ja, wie können die sich so anstellen oder so. Genau, kein Mitfühlen auch mit Sachen, die wirklich heftig sind oder wo Leute auch durchgegangen sind. Geiz. Die Schwaben sind nicht geizig. Und auch die Hamburger nicht. Wir haben hier ein paar Hamburger, ja. Yeah. Selbstsucht, Egoismus, Angst vor Verbindlichkeit. Genau, Halleluja. Der Herr befreit uns von Drehen um uns selber. Oh, Halleluja. Ich sage ja, wenn der Leib Christi davon befreit ist, das ist nicht, wir sind wirklich nicht wie die Welt. Die Welt dreht automatisch um sich selber. Jeder dreht um sich. Rede, ne? Wenn du mit Leuten redest, die erzählen immer nur von sich, oder? Reden die mal oder sind die mal interessiert an dir? Selten, ne? Meistens erzählen sie immer nur was von sich. Und so soll es bei uns nicht sein. Sag mal, so ist es bei mir nicht. Halleluja, wir interessieren uns für die Menschen. Wir interessieren uns für die Menschen um uns herum. Wir interessieren uns füreinander. Es sind nicht immer nur wir, die im Mittelpunkt stehen. Alles, die ganze Welt dreht sich um mich. Alle müssen meine Bedürfnisse erfüllen. Und wenn einer mal das vergessen hat, dann aber ist was los. Wenn der mal meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Halleluja, das gehört nicht zu dir, das gehört nicht zu mir, das gehört nicht zu uns. Halleluja, wir sind Jesus, komm, um zu dienen, um sich hinzugeben. Und wir finden unsere Erfüllung, indem wir uns hingeben, was nicht heißt, dass wir uns auch dienen lassen. Aber Halleluja, wir können einander dienen. Weißt du, das gibt Würde, du kannst weitergeben, was du vom Herrn empfangen hast, das gibst du weiter. Halleluja. Nicht Ewigkeiten, immer nur der, um den das ganze Gloryhaus sich dreht, der ganze Hauskreis sich dreht, was auch immer, sondern Halleluja, du trittst aus dieser alten Rolle raus. Ja? Okay? Also wo noch irgendwas war, sagst du, nein, jetzt wird der Spieß umgedreht. Halleluja. Vielleicht wurde dir immer gedient. Jetzt sagst du, und jetzt diene ich. Und vielleicht auch mal andersrum, dass du sagst, du hast immer gedient, hast nie dir dienen lassen. Dann sagt Gott, oh, jetzt lass dir dienen. Unbedingt. Beides ist wichtig. Wir dienen und wir lassen uns dienen. Von Gott, aber auch durcheinander. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist wunderbar. Er liebt uns so. Und er befreit seine Braut in dieser Zeit und macht sie so herrlich und so schön. Ich hatte im Lobpreis, heute Morgen hatte ich dieses Bild, wo ich eine Hochzeit gesehen habe am Strand und der Bräutigam war Jesus und wir waren die Braut, also in dem Fall war ich die Braut, aber das steht irgendwie für jeden und der Vater hat mich zu Jesus gebracht und so ist es. Der Vater bringt die Braut zu Jesus. Und wir werden ihn heiraten. Halleluja. Und es ist eine wunderschöne Braut, die frei ist von Flecken und all diesen Dingen und die ihm gefällt und er gefällt uns unendlich. Halleluja. Amen und Amen. Amen. Halleluja. Was machen wir jetzt damit? Ich. Nein, da fangen wir, gehen wir jetzt nicht rein. Nein. Nein, du hast dir Notizen gemacht über Dinge, wo du gemerkt hast, oh, da könnte noch etwas sein oder da einfach. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Dämonen suchen oder so, sondern es geht einfach darum, wo du merkst, aha, da ist in meinem Leben ganz offensichtlich noch eine Belastung, da ist noch etwas drin. Wir teilen übrigens auch dieses Blatt aus, ja. Also das hatte Irina jetzt in verschiedenen PowerPoint aufgeteilt, aber es gibt ein Blatt, das heißt Hinweise auf dämonische Belastungen in der Seele oder im Körper einer Person. Da sind die ganzen Punkte aufgeführt, Ängste, Zwänge, Phobien und so weiter, diese ganzen Sachen. Aber es geht nicht nur darum zu finden, was Sache ist, sondern es geht darum rauszuwerfen, was Sache ist. Amen. Das heißt, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wenn du irgendwie bei dir festgestellt hast, da ist noch was, was raus muss bei mir, dann sind jetzt die Mitarbeiter bereit, dir zu dienen. Ja, was machen wir? Ganz einfach. Sünde haben wir gestern schon gehabt. Wir bitten um Vergebung. Wir nehmen das Blut Jesu in Anspruch. Wir nehmen die Dynamiskraft Gottes in Anspruch, um die Wunde zu heilen. Dämonen. Wir lösen uns von ihnen, ja, dämonische Mächte, Zwänge, all diese Dinge, es können alles dämonische Mächte sein, ja. Übrigens können, ja, nicht jeder Zwang, den du mal hast, ist gleich ein Dämon, ja. Auch der Punkt ist auch noch wichtig vielleicht zu sagen, bei dem Punkt krank, diese Krankheiten, die aufgelistet sein wurden, die können ein Hinweis auf dämonische Belastung sein. Nicht jeder, der Krebs hat, hat einen Dämon. Nicht jeder, der Parkinson hat, hat einen Dämon. Aber es können Hinweise sein auf dämonische Belastungen, ja. Man muss da immer genau hingucken und auch differenzieren. Aber wenn du eben genau weißt, ja, da bin ich unter einem Zwang, das ist eigentlich, so kannst du es eigentlich zusammenfassen, in irgendeiner Hinsicht, da ist etwas, worüber ich keine Herrschaft habe. Ja, da bin ich wie gezwungen, da bin ich gedrückt, da habe ich keine Herrschaft drüber. Dann ist es ein Hinweis dafür, dass es ein Dämon sein kann und dann muss man sich von diesem Dämon lösen. Jede Sünde vielleicht, die eventuell, da muss man gucken, einfach im Heiligen Geist fragen, ob es eine Sünde gibt, die dem vielleicht Anrecht gegeben hat, dann muss man sie bekennen. Und ansonsten müssen wir die Dämonen austreiben. Amen. Das heißt, wir befehlen ihnen, das ist keine große Sache. Wir erwarten auch nicht, dass jeder Dämon, der ausfährt, laut schreit und die Person 3 Meter durch die Luft schmeißt oder so. Ja, ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, ehrlich, wenn ich Leuten Dämonen austreibe und ich merke, das wird sehr manifestativ und die fangen an, sehr stark zu manifestieren, dann sage ich einfach zu Dämonen, hey, ihr fahrt jetzt aus und zwar ohne Theater. Und ich sage dir, es funktioniert. Amen. Amen, ist so. Und das heißt, es geht nicht darum, wie stark ist die Manifestation. Das ist auch nicht das Zeichen dafür, wie stark jemand befreit wurde oder wie erfolgreich die Befreiung war. Sondern manchmal ist es so, du gähnst einfach nur ein bisschen. Manchmal ist es einfach so, du siehst einfach durch die Augen, geht was raus und nachher leuchten sie und sind frei. Ist auch gut. Ja, es muss nicht spektakulär sein. Ja, es darf, ja, also wir sind frei, ja, wenn irgendein Dämon schreit, okay, ohne das, so schnell können wir gar nicht gucken, dann schreit er. Gut, dann was machen wir es wie Jesus? Sagen wir, verstumme, fahr aus. Amen. Wir lassen sie auch nicht lang schreien und wir brüllen sie auch nicht an und versuchen lauter zu brüllen als sie oder irgend sowas. Ja, es denken auch manche, die denken, okay, die Lautstärke macht die Power oder so. Nein, sondern, dass du weißt, dass du die Power hast. Der Schlüssel für den gesamten Befreiungsdienst von Christoph Blumhardt, der hier sein Sanatorium hatte für Heilung und Befreiung. Der Schlüssel war ja diese erste Befreiung von der Gottliebenditus. Viele von euch kennen die Geschichte, hier in der Gegend ist es bekannt. Gottliebenditus, die extrem dämonisch belastet war. Und er hat alles versucht über Monate, er hat jeden Trick versucht, den er kannte, jedes Gebet, das er kannte, alles proklamiert, alles Mögliche gemacht. Aber die Sache war zu Ende an dem Tag, also ich weiß nicht mehr, welcher Bibelvers es war, aber durch einen Bibelvers plötzlich wurde ihm bewusst, hey, in Christus habe ich ja Autorität über diesen Dämon. Und es wurde ihm bewusst und er sprang auf von seinem Schreibtisch, um zu dieser Gottliebenditus, die ein paar Häuser weiter gewohnt hat, hinzugehen und einfach in der Erwartung, okay, jetzt treibe ich es aus. Und er ging rein in die Wohnung und die Frau war bereits frei. Die war schon frei. Amen. Bewusstsein. Verstehst du? Das Entscheidende ist das Bewusstsein. Und deswegen, es kommt aufs Bewusstsein an. Also ich bete jetzt einfach noch eine Runde und die Mitarbeiter werden sich führen lassen und du lässt dich führen, zu wem du gehst, wie du gehen willst. Wir machen gerade jetzt an der Stelle, jetzt war eigentlich die Kaffeepause geplant dann. Das heißt, wir machen jetzt eine längere Zeit, einfach wo wir Open End hier machen. Du kannst für dich beten lassen, du kannst zum Kaffee dann gehen, jetzt wenn ich gebetet habe. Aber wir machen erst wieder weiter um 12:30, 6. Genau, letzten Teil machen wir um 5:30. Halt mal, jetzt haben wir 5, genau. Ja, richtig, dann ist 5:30, richtig. Um 5:30 machen wir weiter mit der nächsten Session. Das heißt, wir haben jetzt Zeit, aber jetzt beten wir erst noch und der Heilige Geist wird es führen und er wird es leiten und alles, was bei dir hochgekommen ist, wird behandelt werden. Und Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, Herr, dass du uns Autorität gegeben hast, Herr. Auf Schlangen, auf Skorpione, auf alle Kraft des Feindes zu treten und nichts wird uns schaden. Dämonen müssen uns gehorchen. Ängste müssen uns gehorchen. Zwänge müssen uns gehorchen. Wie auch immer die Geister heißen mögen, sie müssen denen gehorchen, die glauben. Die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Herr. Und Herr, es ist keine große Sache. Auch niemand muss sich schämen, wenn er irgendwie einen Dämon noch irgendwo in seiner Seele beherbergt. Es ist jetzt einfach die Zeit, dass sie rausgehen. Und ich danke dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, jedem zeigst, okay, da ist was, das möchte ich loswerden, das muss raus aus meiner Seele. Danke, Herr, dass du uns führst und leitest, auch jeden Einzelnen leitest, zu wem er oder sie gehen soll, um sich dienen zu lassen, um Dienst zu empfangen, in Jesu Namen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt, wenn wir hier uns wieder versammeln, Herr, dass wir um einige Zentner leichter sein werden, Herr, Halleluja. Weil einige Gewichte einfach von den Seelen gegangen sein werden, was noch bedrückt hat, was noch gezwungen hat, was noch Angst gemacht hat, was noch den Schlaf geraubt hat, was auch immer es ist, es muss weichen in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Nach dieser Zeit dann, nach dieser halben Stunde werden wir dann noch sprechen über wie bleiben wir frei auch, wie leben wir in dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir werden auch noch Autorität nehmen über Krankheiten, über körperliche Dinge. Das werden wir auch noch tun. Und ganz zum Schluss wird uns Irina dann nochmal lehren, wie wir die Stimme Gottes hören. Ja, sie wird uns darin aktivieren, die Stimme Gottes zu hören. Weil es ist wichtig, wenn du von was frei wirst, es ist wichtig, dass du mit was anderem gefüllt wirst. Ja, wenn du bisher die Stimmen des Feindes gehört hast, die dir Angst gemacht haben, die dich eingeschüchtert haben, die alles Mögliche dir von der Seite reingeredet haben, dann ist es wichtig, dass du jetzt gefüllt wirst mit der Stimme Gottes. Okay? Nur schon mal so als kleine Aussicht, was uns noch alles erwartet. Also, jetzt habt ihr die Möglichkeit, machen wir es vielleicht so, alle Mitarbeiter, steht ihr einfach mal auf, sodass die Leute sehen, wo sind überall Mitarbeiter, ja, überall im Raum verteilt, bis da hinten, genau, Halleluja, okay. Also, lasst euch einfach leiten vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, zu wem soll ich gehen, zu wem möchtest du, dass ich gehe, wer haut mir jetzt die Sache raus? Amen. So, weißt du, wir müssen damit locker umgehen, das ist locker, ja. Also, es ist einfach, es ist auch keine Schande, zu jemandem zu gehen und sagen, hey, ich glaube, du, da muss mal noch was bei mir raus, ist kein Problem. Amen. Das kannst du auch als Ehepaar übrigens auch miteinander ab und zu praktizieren, schadet auch nichts. Aber jetzt sind die Mitarbeiter da, um dir zu helfen und dir zu dienen. Also geht einfach auf jemanden zu, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr sagt, okay, bei mir ist alles schon paletti, alles in Ordnung, alles gut, dann dürft ihr einen Kaffee trinken oder auch keinen Kaffee, weil wir ja Daniel fasten, aber das, was es halt gibt, einen Tee oder sonst was. Dann einfach genießt die Pause. Um 5:30, pünktlich um 5:30, machen wir weiter. Amen.